als zuckendes Kind zog ich dich auf, Fährte mit Kleinen in kleinen Buren, Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigene Haut, und wie du erwuchsest, wartet ich dein. Nur in Plagen, in Pein, nur für dich verzehr ich mich.